Vierzehntens. Kinder sind Privatsache. Einwanderung löst alle wesentlichen demografischen Probleme. Das Postulat. Die demografische Debatte in Deutschland muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Traditionell bekamen die Menschen Kinder, weil sie als unabwendbare Folge sexueller Betätigung einfach geboren wurden. Diesen Zustand haben wir zum Glück überwunden. Sex und Kinderzahl haben miteinander gar nichts zu tun. Und das ist ein großer Fortschritt unserer Kultur. Außerdem bekamen die Menschen Kinder, damit jemand für sie sorgte, wenn sie krank oder alt wurden. Auch dieser Grund ist entfallen. Unser Sozialstaat, unvollkommen wie er ist, bewirkt immerhin, dass niemand sich nur deshalb vor Altersarmut fürchten muss, weil er keine Kinder hat. Im Gegenteil, wenn er keine Kinder hat, kann er mehr für sein Alter sparen und dieses damit materiell noch besser absichern. Dann bekamen die Menschen Kinder, weil der Kaiser oder Führer Soldaten brauchte. Im Wettbewerb der Nationalstaaten waren große Armeen nötig. Auch dieser Grund ist entfallen. Erstens sind wir gerade dabei, den Nationalstaat zu überwinden, und zweitens braucht man im Zeitalter der Raketen und Drohnen keine Massenheere mehr. Heute will man uns einreden, man bräuchte mehr Geburten in Deutschland, weil sonst der Bestand des Volkes oder unser Wohlstand in Gefahr sei. Die erstere Begründung ist offen rassistisch. Der Bestand des deutschen Volkes hat nämlich keinen eigenständigen Wert. Und ein blondes Friesenkind ist genauso wenig Anlass für besondere Freude, wie ein schwarzlockiges Kind aus Simbabwe Anlass für besondere Besorgnisse sein sollte. Die letztere Begründung ist dagegen unsinnig. Für unseren Wohlstand brauchen wir nämlich keine deutschen Kinder. Schließlich haben wir die Einwanderung. Wenn es nämlich in der Welt an etwas keinen Mangel gibt, dann ist das die Zahl neugeborener Kinder. Lasst doch die Kinder bekommen, die dazu Lust haben oder keine Verhütung betreiben, und verschont jene damit, die einen anderen Lebensentwurf verfolgen. Verschont also uns Deutsche damit, soweit wir andere Ziele im Leben haben als die eigene Fortpflanzung. Darum ist es völlig richtig, dass der familienpolitische Streit in Deutschland, Zitat, sich vor allem um Modelle des Zusammenlebens dreht, weniger um die Frage, was für die Geburt und das Aufwachsen von Kindern nötig ist. Zitat Ende. Sollen die Konservativen doch jammern, dass in Deutschland, Zitat, mit viel Wohlstand, aber wenig Werten, der Nachwuchs zum Wohlstandssymbol oder Rechenposten verkommt. Zitat Ende. Die Selbstverwirklichung der Lebenden ist das einzige legitime Ziel der Staatstätigkeit. Rassismus pur ist dagegen jede Sorge um den Fortbestand des eigenen Volkes. Legitime langfristige Staatsziele sind allenfalls die Beseitigung der Ungleichheit in der Welt, der Kampf gegen die Atomenergie und die Verhinderung der Klimakatastrophe. Darum ist auch richtig, dass die deutsche Familienpolitik die Zielsetzung, die Zahl der Geburten zu erhöhen, längst aufgegeben hat. Besonders wenige Kinder bekommen übrigens Journalisten und Politiker. Das ist zu begrüßen und zeigt, dass sie in mancher Hinsicht eben doch dem allgemeinen Bewusstsein vorauseilen und insofern eine Elite sind. Jährlich werden in der Welt 140 Millionen Menschen geboren, davon alleine 40 Millionen in Afrika und im westlichen Asien. Moralisch gesehen, im Sinne der Gleichheit vor der Natur oder vor Gott, hat jeder von ihnen dasselbe Anrecht auf unseren Wohlstand wie die 670.000 Neugeborenen, die zufällig jährlich in Deutschland zur Welt kommen. Wenn man nur eine ausreichend liberale Einwanderungspolitik betreibt, ist es ganz locker möglich, unser jährliches demografisches Defizit von 300.000 bis 500.000 durch Zuwanderer auszugleichen. Der Vielfalt in Deutschland kann das nur gut tun. Und Vielfalt ist doch ein Eigenwert. Das so entstehende künftige Deutschland wird viel interessanter sein und sich viel besser in die Zukunft einfügen, als wenn bei uns nur Bio-Deutsche lebten. Dann wäre Rostock ja überall schrecklich. Niemand muss Angst vor einer bunten demografischen Zukunft haben. Sie birgt viel mehr Chancen als Risiken. Die Wirklichkeit. Wer die deutschen Debatten zu Fragen der Demografie und der Bildung über einige Zeit verfolgt hat, der kommt zu dem Schluss: Die Zahl der geborenen Kinder spielt überhaupt keine Rolle und dient nur der Panikmache, Deutschland sei eine sterbende Nation. Die Herkunft der Kinder spielt eigentlich auch keine Rolle, denn grundsätzlich kann fast jeder für fast alles die nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln. Besorgniserregend ist allein, dass die Kinder bildungsnaher bürgerlicher Schichten es im Bildungssystem und hinterher im Beruf durchschnittlich weiterbringen. Das ist sozial ungerecht und muss verhindert werden. Diesem Ziel dienen Anforderungsabsenkung und Noteninflation. Tatsächlich werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehen, dass es weniger und weniger gelingen wird, die quantitative und qualitative Lücke zwischen Angebot und Bedarf zu füllen. Nicht nur gehen künftig jedes Jahr etwa ein Drittel mehr Menschen in den Ruhestand, als neu ins Erwerbsleben eintreten. Unter den Neueintretenden sinken das durchschnittliche Qualifikationsniveau und die absolute Zahl der Hochqualifizierten, während gleichzeitig der Anteil jener zunimmt, die auch Grundfertigkeiten kaum beherrschen. Wer die Vergangenheit des deutschen Bildungssystems sehen will, der schaue sich beim IQB-Ländervergleich von 2011 die Kompetenzwerte von Viertklässlern in Deutsch und Mathematik bei den Spitzenreitern Bayern oder Sachsen an. Wer die Zukunft sehen will, der befasse sich mit Berlin oder Bremen. Das Drama des Unterschieds? Nicht nur die Schwachen sind in Bremen und Berlin viel schlechter als bei den Spitzenreitern, auch die Besten sind deutlich schlechter als die Besten in Bayern und Sachsen. Das Bemühen, dem Verfall der Bildungsleistungen durch sinkende Anforderungen zu begegnen, beeinträchtigt eben alle, auch die Leistungsstarken. Nur kurzfristig schafft die Euro-Krise eine Atempause, weil gegenwärtig viele Arbeitskräfte aus den Krisenländern kommen. Diese haben aber alle ein ähnliches demografisches Problem und die Wanderungsströme werden sich wieder umkehren, wenn es diesen Ländern wieder besser geht. Dann verbleibt nur die Einwanderung aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost, die aber aufgrund der kulturellen Disparitäten das Qualifikationsproblem vergrößert, statt es zu reduzieren. Die absehbare Einwanderung wird zum geringsten Teil qualifizierte Zuwanderer betreffen und außerdem zum größten Teil aus Regionen stammen, die Deutschland sowohl ethnisch als auch religiös als auch kulturell sehr fern stehen. Schon heute unternimmt das deutsche Bildungssystem nicht die notwendigen Anstrengungen, um die damit verbundenen Defizite wirklich zu kompensieren. Vielleicht ist es aber auch schon objektiv an seine Grenzen gekommen. In wachsendem Umfang werden künftig die Menschen fehlen, die auf qualifizierte Arbeitsplätze nachrücken können. Damit wird das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten von innen ausgehöhlt. Der internationale Wettbewerb, vor allem aus Fernost, steht gern bereit, um die aus Deutschland bedienten Märkte zu übernehmen. Bei solcher Politik ist der Zeitpunkt absehbar und maximal noch 25 Jahre entfernt, an dem Deutschland trotz steigender Abgaben weder sein Sozialleistungsniveau aufrechterhalten noch das Rentenniveau sichern kann. Aber das wird die Bio-Deutschen kaum noch treffen, weil ihre Zahl dann bereits stark schwindet. Ein bisschen wird es dann so sein wie um das Jahr 600 bei den germanischen Nachfolgestaaten des Weströmischen Reiches. Das alte Recht und die lateinische Bevölkerung wurden von neuen Völkern und neuen Sitten überlagert, bis daraus schließlich ein neues Amalgam wurde. So entstanden vor 1500 Jahren die Völker des heutigen Europas. Es ist vielleicht unvermeidlich, dass eine ähnliche Entwicklung sich wiederholt. Der Gleichheitsfreund wird sagen, gut so, dann ist endlich alles beseitigt, was heute der Gleichheit in Deutschland im Wege steht.